ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Wie schön ist es doch, 100 Hörspiele hören zu können. Und das darf ich, Nora Gomringer, zusammen mit Jörg Albrecht. Schön, dass du da bist, lieber Jörg. Was hast du mitgebracht heute? Ich habe Die Maschine mitgebracht. Mhm. Ein Stück von 1968, produziert vom Saarländischen Rundfunk mit dem Text von Georges Perec. Und da geht es auch eigentlich schon los und wird komplexer. Es ist nämlich vielleicht gar nicht ein Text von Perec selber, sondern wie eine Art Anweisung, die sein deutscher Übersetzer Eugen Helmlé mit umgesetzt hat. Das heißt, Es ist eigentlich ein Text, der französisch ist, aber im Deutschen entsteht. Also ein bisschen paradox. Und das erklärt sich aber auch dadurch, wenn ich jetzt ganz kurz sage, worum es da geht. Nämlich darum, dass ein Computer, also wir befinden uns natürlich in der Frühzeit der Informationstechnologie hier, wie wir sie heute kennen, ein Computer, also das Gedicht Wanderers Nachtlied von Johann Wolfgang von Goethe, aufnimmt und dann nach verschiedenen Protokollen durcharbeitet und wieder ausspuckt. Und ja, das ist schon die ganze Handlung in Anführungszeichen des Stücks. Und das macht beim Hören wahnsinnig Spaß und ist ja ein Stück, das ganz klar für dieses neue Hörspiel steht, was in den 60er Jahren entsteht. Hast du es gern gehört? Ja, und vor allem habe ich da mal nachgeguckt, was so in 68 schon an Computertechnologie da war, was sich vielleicht auch schon bewusst bei Leuten abgebildet hat. Diese Vorstellung davon, dass das ein System ergibt, dem, wenn man etwas, also wenn man dem etwas zuführt an Informationen und eben bestimmte Befehle darin verarbeiten lässt, dass das eben für Permutationen sorgt, für Umstellungen und eben nicht für Zahlen unbedingt, sondern dass eben anwendbar ist auch auf sprachliche Begriffe und Codes. Ja. Und ehrlich, das war ein Hörspiel, das habe ich mal auf einer Autofahrt gehört, vor vielen Jahren schon, und war völlig baff. Ja. Und habe meiner Mutter davon erzählt, gesagt, hast du schon mal dieses Stück? Und sie so, ja, das kennen wir sehr gut. Ja. So, das war also wirklich in den 90ern. Die haben gesagt, das war wegweisend, also ganz beeindruckend. Und die ganze Ulipo-Bewegung schwingt da sowieso mit, weil natürlich Georges Perec auch Teil dieser Bewegung war. Ja. Ulipo, vielleicht ganz kurz zur Einordnung, in den 50er, 60er Jahren vor allem, aber auch bis heute, eine Gruppe, eine Bewegung, Werkstatt für potenzielle Literatur, wo die Sprache selber Akteurin wird, also Sprache selber handelt, performativ wird. Und also wir sind ja noch in der Zeit vor dem ersten Personal Computer, den man dann so ab Mitte 70er auch erwerben konnte. Und die waren ja noch, also wir reden von riesigen Maschinen, die eigentlich nur Prozessmaschinerie noch waren, wo auch die Gesamtbevölkerung noch gar nicht so eine Vorstellung von hatte. Also das war eine philosophische und mathematische Sache. Aber eben auch ohne Personal Computer wird es hier schon persönlich. Also das stimmt, es ist auch durch dieses Ensemble. Ich fand das ganz fantastisch, wie eigentlich diese menschlichen Sprecher, also die Männer befolgen ja im Grunde die Anweisung, also die männliche Stimme Frau, und die weibliche Stimme. Kontrolleinheit. Also eigentlich eine Ahnin der Computergirls, die in den 40ern, 50ern eigentlich die Computer entwickelt haben, gibt die Befehle rein und diese Register oder Protokolle sind eben, einmal wird das Gedicht von Goethe mathematisch aufgeschlüsselt, einmal linguistisch, dann semantisch, kritisch und poetisch, und es ist eben auch ein poetisches Wagnis, das hier zwischen Mensch und Maschine passiert und das eben nur gemeinsam von beiden hervorgebracht werden kann. Und das auch noch auf Goethe angewendet. Ne? Also da muss man schon auch sehen, unser großer Säulenheiliger, der da auseinandergelegt wird. Ist es wirklich einfach ein Stück, was Spaß macht und dem man sich so überlassen kann. Und ja, das tun wir jetzt auch. Ton ab. Meine Damen und Herren, in diesem Hörspiel... In diesem Hörspiel unternehmen wir den Versuch, die Arbeitsweise eines Computers zu simulieren, der die Aufgabe gestellt bekam, ein bestimmtes Gedicht systematisch zu analysieren und aufzugliedern. Zu diesem Zweck verfügt die Maschine über erstens eine Summe von Programmen, die ihr ermöglichen, das Gedicht von mehreren Seiten her einzukreisen, es unter seinen verschiedenen Aspekten zu erfassen und alle zur Sache gehörenden sprachlichen Operationen auszuführen, die das Gedicht in einem neuen Lichte erscheinen lassen. Und zweitens über eine Gruppe von Speichern, die programmiert sind mit A, dem betreffenden Gedicht, B, eine Summe augenblicklich verfügbarer Kenntnisse über den Autor des Gedichts, C, einem erschöpfenden Wortschatz der deutschen Sprache, D, mehreren Alphabeten